Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Tulpen. Ihr werdet gescholten von sentimentalischen Kennern. Aber ein lustiger Sinn wünscht auch ein lustiges Blatt. Johann Wolfgang von Goethe bringt es auf den Punkt. Tulpen heben die Laune, weil sie zwar etwas simpel, aber eben auch vital, frisch, farbig und fröhlich wirken. Tulpen machen Lust auf Frühling. Auch im Botanischen Garten in München kommen jeden Herbst 40.000 Zwiebeln in die Erde, damit wintermüde Besucher im Frühjahr etwa 300 alte und neue Tulpensorten in voller Blüte bewundern können, berichtet die Botanikerin Privatdozentin Dr. Ehrentraut Bayer. Sie ist die leitende Sammlungsdirektorin und wissenschaftliche Leiterin des Gartens. Die Reviergärtnerin macht praktisch vorher einen genauen Plan und denkt sich die Muster aus. Und die Muster werden dann auf die Erde übertragen und danach wird gepflanzt. Und das ist eine wahnsinnige Arbeit. Und ärgerlich ist es nur, wenn man zum Beispiel, also jetzt eine weiße Tulpe mit einer, sage ich mal, violetten Tulpe ein schönes Muster macht und dann ist dann mal eine rote Tulpe drunter, weil jemand die Zwiebeln verwechselt hat. Es ist so, dass es Tulpen gibt, die ein bisschen früher erscheinen. Und dann gibt es welche, die kommen später, sodass es also jetzt nicht sozusagen in 2 Wochen schon alles vorbei ist. Tulpen gehören zur Familie der Liliaceae, der Liliengewächse. Sie wirken vor allem durch Masse. Tanzt eine aus der Reihe, wird sie entfernt. Ist ja auch kein Problem, denn die Zwiebeln sind günstig im Preis. Meist werden sie aus den Niederlanden bezogen, die 2/3 des Weltmarktes halten. Trotzdem, die Wildform der Tulpe ist keine Holländerin, sondern eine Orientalin. In Zentralasien gibt es und in der Türkei auch, in Kleinasien gibt es ja viele Arten. Sie reichen eben bis nach Nordafrika, die Tulpen. Nordafrika und in Südosteuropa sind auch welche. Also diese Wildtulpen, die ja sehr viel kleiner sind als diese Gartentulpen, also man kann vielleicht sagen, die Gartentulpen sind eine Mischung aus Wildarten. Also 2 oder 3 Wildarten haben sich da gekreuzt und haben praktisch eine neue Art gebildet, eine neue, man würde im Fachwort sagen, Hybridart oder also eine Mischart. Und dadurch entstand diese kräftigere und große Gartentulpe. In den unwirtlichen asiatischen Steppengebieten entfaltet die kurze Blüte der Wildtulpen mit ihren flammenden Rottönen einen unwiderstehlichen Zauber. Für die turkmenischen Stämme, die durch diese Gebiete zogen, war sie nach den Entbehrungen der Wintermonate ein alljährlich wiederkehrendes Wunder. Der Frühlingsbote schlechthin, erläutert der Ethnologe Professor Jürgen Wasim Fremdgen, Leiter der Abteilung Islamischer Orient im Münchner Museum 5 Kontinente. Es ist natürlich so, dass die Tulpe immer die Lieblingsblume der Menschen in Zentralasien war. Sie hat ja nur eine kurze Zeit geblüht und das ist eben eine Blütenpracht, die sich dann entfaltet, die auch bei den persischen und persisch beeinflussten Frühlingsfesten, dem Nauruz-Fest, eine große Rolle spielt. Als die Turkmenen im 10. und 12. Jahrhundert in Richtung Nahe Osten ziehen, sehen sie in den prächtigen Gärten der Perser bereits kultivierte Tulpen blühen. Diese inspirieren die persischen Dichter über Jahrhunderte. Hafiz vergleicht sie im 14. Jahrhundert mit den schimmernden Wangen eines Mädchens oder fühlt sich bei ihrem Anblick an feuchtfröhliche Rotweingelage erinnert. Die Tulpe ist sicherlich eine der ganz wichtigen Blumen in der Poesie des persisch-zentralasiatischen Raumes. Hafiz hat zum Beispiel gesagt, dass die Tulpe eigentlich wie ein Pokal ist, der mit rotem Wein gefüllt ist. Schönste Lehre für den Zecher ist das Beet in meinem Garten. Höchste Weisheit offenbart es. Sieh die Tulpe an, die rote. Nie in ihrem Dasein gibt sie den Pokal aus ihren Händen. Sie ist mir ein strahlend Vorbild. Schönste Lehre für den Zecher ist das Beet in meinem Garten. Es ist dann ein, zwei Jahrhunderte später so gewesen, dass die Tulpe auch personifiziert wurde, dass man sie als einen Kopf erkannte, eines Jünglings, der keck eine rote Kappe aufgesetzt hat, also dieses turbanähnliche, kopfbedeckungsähnliche Form der Tulpe erwähnt. Das deutsche Wort Tulpe kommt dann auch vom persischen Wort Dulband, das einen aus Tüll gewickelten Turban bezeichnet. In der persischen Dichtung steht die Tulpe als wilde Steppenblume oft der stolzen Rose, der Lieblingsblume des Propheten, gegenüber. Aber sie ist nicht so selbstsicher wie diese, sondern in die Aura der Melancholie, des Schmerzes und der Todessehnsucht getaucht. Ihr Rot erinnert an das Blut der Märtyrer, der dunkle Fleck am Boden ihres Kelches an ein verwundetes Herz. Wie hier in den Versen des persischen Dichters Nachschabi aus dem 14. Jahrhundert. Die Tulpe hat einen ewigen Brandfleck im Herzen und alle Welt weiß es. Ich aber habe hunderte Wunden im Herzen und niemand, ach, weiß es. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wird die Tulpe auch als Manifestation des majestätisch-göttlichen verehrt, wegen ihrer Leuchtkraft und ihrer Vitalität. In der Tat ist die Tulpe eine wahre Überlebenskünstlerin. Sie blüht im April und im Mai, wenn es genug Feuchtigkeit gibt und Bäume und Sträucher noch unbelaubt sind und ihr das Licht nicht wegnehmen. Später stirbt die oberirdische Pflanze ab. Aus den Blättern bezieht die Zwiebel auch nach dem Verwelken der Blüte wertvolle Nährstoffe wie Kohlenhydrate und Stärke. So bleibt das unterirdische Speicherorgan funktionstüchtig und lebendig und ist fähig, nicht nur heiße Sommer, sondern auch kalte Winter zu überdauern. Man muss sich vorstellen, dass in der Zwiebel praktisch eine kleine Pflanze drin sitzt. Und die sitzt da also ziemlich gut geschützt. Außenrum um die Zwiebel sind dann noch so ein bisschen so trockenere oder so lederige Häute. Die schützen einfach die eigentliche fleischige Zwiebel davor, dass sie angefressen wird zum Beispiel. Turkmenische Stämme brachten die Tulpe als Handelsartikel von Persien nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Im Osmanischen Reich stand die Gartenkunst in hohem Ansehen, denn Gärten mit ihrer Blumenfülle, mit ihren Bächen und Wasserspielen galten hier wie im gesamten islamischen Kulturkreis als Abbild des Paradieses, als kleines Stück Himmel auf Erden, das Zuflucht vor den Sorgen der Welt bieten soll. Tulpen durften darin schon deswegen nicht fehlen, weil im türkischen und auch im persischen Wort für Tulpe, Lale oder Lala, eigentlich auch die gleichen Buchstaben inbegriffen sind wie bei dem Gottesnamen Allah und dem arabischen Begriff für den Mond, Hilal. Wenn man diese Buchstaben umstellt, dann kann man auch Lala komponieren und das hat ihr eine besondere religiöse Wertigkeit zusätzlich noch verschafft. Anders als später die europäischen Züchter, die Tulpen mit gerundeten Blättern bevorzugen, legten die osmanischen Züchter Wert darauf, dass die Blätter ihrer Tulpen spitz zuliefen, spitz wie Dolche. Und sie waren höchst erfinderisch in Sachen Namensgebung für die einzelnen Sorten. Die mir das Herz verbrennt, unvergleichliche Perle, granatapfelfarbene Lanze, Glücksstern, Neid des Diamanten oder Gesicht der Geliebten, um nur einige zu nennen. Die kostbaren Blumen schmückten auch den schönsten aller Sultansgärten, der sich im Innersten des Topkapı-Palastes in Istanbul befand. Ein Bereich, den Normalsterbliche nie zu Gesicht bekamen. Es ist natürlich so, dass in sämtlichen Herrscherhöfen, Palästen und auch im Topkapısaray in Istanbul es ihnen gerade im Bereich, wo also die Frauen oder die Sultansfamilie selbst exklusiven Zugang hatte, dass es dort Blumenbeete gab, Gärten gab. Man hat ja die Gärten geliebt, man ist der Dichtkunst nachgegangen. Auch die Herrscher und die Prinzessinnen selbst haben Gedichte etwa auf die Tulpe oder auf die Rose komponiert und von daher gab es dort auch eigene Gärtner, die nur für spezielle Tulpen zuständig waren. Besonders tulpenverrückt waren Sultan Süleyman der Prächtige im 16. Jahrhundert und Sultan Ahmed III. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Ahmed gab solche Unsummen für seine verschwenderischen Tulpenfeste aus, dass es im Volk zu Unruhen kam. Ein französischer Gesandter hat so ein Fest miterlebt und beschrieben. Im Garten des Großveziers sind 500.000 Tulpenzwiebeln gepflanzt. Wenn die Tulpen in Blüte stehen und der Großwesir sie seinem Herrn vorführen will, werden diese Tulpen noch durch weitere ergänzt, die in Töpfen aus anderen Gärten kommen. Bei jeder vierten Blume steckt eine Kerze im Boden, die genauso groß ist wie die Tulpe. Und entlang der Wege hängen Käfige voll der verschiedensten Vögel. Das gesamte Spalierwerk ist mit Blumen in Vasen geschmückt und von kristallenen Lampen in allen Farben beleuchtet. Die Farbigkeit und der Glanz der Lichter in den Spiegeln entfaltet eine prächtige Wirkung. Zur Festbeleuchtung gehört auch Musik, die in der Blütezeit der Tulpen die ganze Nacht überspielt. Die Feste fanden alljährlich im April zur Tulpenblüte statt. Gäste mussten sich farblich passend zu den Tulpen kleiden und Schildkröten mit Kerzen auf dem Panzer liefen zwischen den Blumenbeeten herum. Am zweiten Abend waren die Männer ausgeschlossen und der Sultan versteckte Juwelen und Süßigkeiten für die Damen seines Harems zwischen den Blumen. Auch die Künstler ließen sich durch seine Tulpenleidenschaft inspirieren. Das ist etwa von 1718 bis 1730 unter Sultan Ahmed III. Und seinem Großvisier finden wir die Tulpe in unerschöpflicher Fülle in der Kunst dargestellt, in Textilien, auf Seiden, Brokaten. Wir haben sie vor allen Dingen auf den berühmten Isnik-Fliesen. Wenn man nur mal sich die Rüstem Pascha Moschee, die Sinan erbaut hat in Istanbul, die ist also über und über auch mit Tulpendarstellungen verziert. Also in dieser Tulpenzeit des frühen 18. Jahrhunderts haben wir Handschriften über Tulpen, wo in manchen Handschriften also über 1300 Varietäten der Tulpe erwähnt werden. Allein in dieser Rüstem Pascha Moschee hat man 37 verschiedene Tulpenabbildungen identifiziert. Sultan Ahmeds Staatskasse geriet auch durch den regen Handel mit Holland in die roten Zahlen, denn die dort gezüchteten Tulpen gefielen ihm ebenfalls. Im 16. Jahrhundert war die Tulpe auch in den Gärten der Reichen und Mächtigen Europas angekommen. Die erste in einem europäischen Botanikbuch erwähnte Tulpe blühte 1559 in einem Augsburger Garten. Etwas später trat sie in England, Frankreich und den Niederlanden ihren Siegeszug an. Die Damen des französischen Hochadels präsentierten die kostbaren Tulpenblüten in ihrem Dekolleté mit größerem Stolz als ihre Juwelen. Reisende aus dem Orient hatten die Zwiebeln mitgebracht. Bekannt geworden ist dafür vor allem der Botschafter des Habsburger Hofes in Istanbul, Ogier Guillain de Busbecq. Der beschenkte Kaiser Ferdinand I. mit Zwiebeln für seine Gärten in Wien. Und als der begnadete Botaniker des Kaisers, Carolus Clusius, 1593 einen Ruf an die Universität Leiden in den Niederlanden bekam, nahm er ein paar Zwiebeln mit, erzählt Ehrentraut Bayer, die wissenschaftliche Leiterin des Botanischen Gartens in München. Die waren dann in seinem privaten Garten und weckten die Begehrlichkeiten, weil sowas hatten die Leute dort noch nie vorher gesehen. Und der hat dann offensichtlich beschlossen, warum auch immer, so hohe Preise anzusetzen, dass sie keiner kaufen wollte. Hat er sich aber getäuscht. Es kamen nämlich dann Diebe und haben aus seinem Garten einfach Tulpenzwiebeln geklaut. Und nachdem sie ja eben diese Tochterzwiebeln bilden, haben sie sie auch vermehrt und so ging das halt weiter, ja. Tulpen brachten Farbe in den durch streng kalvinistische Frömmigkeit und Pflichtbewusstsein geprägten Alltag der Holländer, die im 17. Jahrhundert eine sehr reiche Nation waren. Ihre Kaufleute beherrschten den lukrativen Ostindienhandel und die Seeräuberei. Geld für Investitionen war genug da und der Besitz von Tulpenzwiebeln war für die frommen Geschäftsleute akzeptabler als Gold und Geschmeide. Denn Blumen, so die allgemein akzeptierte Interpretation, dienen ja auch dem Lobpreis Gottes. Die kostbaren Tulpen avancierten zum Statussymbol, weckten Begehrlichkeiten auch in den unteren Schichten und wurden zum Spekulationsobjekt. Überall entstanden Tulpenbörsen, Wertpapiere wurden in Umlauf gebracht, die Preise stiegen in schwindelerregende Höhen. Jeder Käufer hoffte, die heute gekaufte Zwiebel oder vielmehr das Papier, das ihm die Rechte an dieser Zwiebel zusicherte, werde sich im Wert morgen oder übermorgen verdoppeln. Das hat sich immer weiter aufgeschaukelt zwischen 1634 und 1637. Man hat die Zwiebeln selber gar nicht mehr in der Hand gehabt. Es war dann nur noch ein Papiergeschäft. Ja? Und da mussten offensichtlich ganze Besitztümer für Tulpenzwiebeln getauscht worden sein. Also die Männer sind dahin, haben den ganzen Tag dort verbracht, halbe Nächte dort verbracht, haben zum Teil den Schmuck ihrer Frauen verpfändet. Unter dem Mäzenatentum reicher und tulpenverrückter Kaufleute erblühte auch die Kunst, vor allem die niederländische Blumenmalerei. In den Gemälden von Ambrosius Bosschaert dem Älteren beispielsweise sieht man die Tulpe als Krönung des Blumenensembles groß und auffällig und ganz oben positioniert. Denn auch im europäischen Kulturkreis wurde ihr wegen ihrer Leuchtkraft in der Frühlingssonne eine besondere symbolische Beziehung zu Gott und zur Transzendenz zugeschrieben. Blumengemälde waren teuer, aber nicht so teuer wie die abgebildeten kostbaren Tulpensorten selbst. Mit Ausbruch des Spekulationsfiebers schlichen sich immer mehr Symbole der menschlichen Eitelkeit und Vergänglichkeit in die Kunstwerke. Seifenblasen, Totenschädel, allerlei Gewürm. Der Tulpenwahn wuchs sich in Holland zu einer gesamtgesellschaftlichen Psychose aus, die die ansonsten so nüchterne und sparsame Bevölkerung in einen kollektiven Taumel versetzte. Besonders begehrt waren Tulpenzwiebeln, die mehrfarbige, gestreifte Blüten hervortrieben. Eine Tulpenzwiebel der Sorte Semper Augustus war auf dem Höhepunkt der Tulpomanie teurer als ein Herrenhaus mit Garten in bester Lage in der Amsterdamer Innenstadt. Alten Abbildungen und Zeugnissen der Züchter zufolge war sie tatsächlich bemerkenswert schön. Die Blüte besitzt eine bläuliche Basis. Sie ist weiß mit Karmesinrot und hat eine Flamme, die bis in die Spitzen der Blütenblätter reicht. Nie hat ein Blumenliebhaber eine schönere als diese gesehen. Heute werden mehrfarbige Tulpen durch Zuchtverfahren erzielt. Damals war ein Virus, das sogenannte Mosaikvirus, dafür verantwortlich, dass Tulpenblüten plötzlich mehrfarbig und ausgefranst waren und so die Menschen überraschten und faszinierten. Doch niemand wusste im 17. Jahrhundert, dass ein Virus im Spiel war. Man glaubte, dass Tulpenzwiebeln aus sich selbst heraus neue Mutationen hervorbringen können. Der Käufer einer Tulpenzwiebel fühlte sich wie ein Lotteriespieler, den das blinde Schicksal jederzeit mit einem großen Vermögen beschenken konnte. Oder eben nicht. Es sind jedenfalls sehr viele Leute auf diese Art und Weise reich geworden. Und dann kam es aber zum Zusammenbruch, weil auf einmal die Händler ja wahrscheinlich ein bisschen Angst gekriegt haben. Sie wurden etwas nervös, weil das ja alles nur Papiergeschäfte waren. Und dann haben sie angefangen, ihre tatsächlichen Zwiebeln auf den Markt zu werfen. Und das haben offensichtlich mehrere gemacht und dann waren auf einmal die Zwiebeln nicht mehr so viel wert. Und dann ist das alles zusammengebrochen. Es sind manche Existenzen wohl untergegangen. Es muss auch Selbstmorde gegeben haben. Und schließlich und endlich hat die Regierung auch diesen Tulpenhandel verboten. Aber auch nach dem Ende der Tulpomanie blieb das Verhältnis der Holländer zu den Tulpen sehr eng. Der holländische Boden ist weniger für Getreidewirtschaft, dafür aber umso mehr für Blumenzucht geeignet. Und schreit die flache, undramatische Landschaft nicht geradezu nach etwas Farbenzauber? Bis heute zieht die Tulpenblüte im Frühjahr große Touristenströme ins Land. Und alle Tulpenliebhaber sind neugierig auf die neuen Sorten, die immer wieder auf den Markt kommen. Tulpen zu vermehren ist nicht schwer, da die Zwiebeln Tochterzwiebeln bilden. Wenn man sie im Sommer nach der Blüte aus dem Boden holt, kann man die Tochterzwiebeln einfach abnehmen und im Frühjahr wieder einsetzen. Neue Sorten entstehen durch Kreuzung. Normalerweise ist diese Tochterzwiebel genetisch identisch mit der Mutterpflanze. Und das ist auch das, was man will, weil wenn man einmal eine ganz tolle Farbe oder Form gefunden hat, dann will man die natürlich identisch vermehren. Und da bietet sich's eben an, die Tochterzwiebeln zu nehmen. Wenn man dagegen was Neues entstehen lassen will, dann muss man das über die Samen machen. Eine Pflanze ist dann die Mutterpflanze, die hat hier in der Mitte hat sie einen Fruchtknoten und da ist obendrauf, sieht man so drei so lappige Gebilde, das sind die Narben Und auf diese Narben wird der Pollen von einer anderen Tulpe gebracht. Bis aus dem Samen eine Zwiebel und aus der Zwiebel eine blühende Tulpe wird, verstreichen 5 bis 7 Jahre. Und dann braucht es weitere 10 bis 15 Jahre, bis man so viele Zwiebeln der neuen Sorte hat, dass sich der Handel damit lohnt. Das Virus, das Streifen und Flecken erzeugt, wird heute allerdings von den Züchtern gefürchtet, denn es schwächt die Pflanze. Jede Tulpe, die Anzeichen eines Befalls zeigt, wird deshalb sofort herausgerissen. Das reicht natürlich nicht, um unerwünschte Einflüsse abzuwehren. Ohne chemische Mittel ist Tulpenzucht im großen Stil nicht möglich, auch wenn die staatlichen Auflagen für den Einsatz von Gift in den letzten Jahren immer strenger geworden sind. Hinzu kommen die Nachteile, die Monokulturen generell mit sich bringen. Für die Tierwelt, Insektenwelt, ist es eigentlich schrecklich. Es ist wie bei uns diese Maisfelder, wo halt nur Mais ist. Kaum ein Tier kann in Tulpenfeldern Nahrung und Unterschlupf finden. Und der Einsatz von zu viel Wasser, Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Maschinen beeinträchtigt die Bodenqualität. Mähmaschinen kommen bei den Tulpenbauern schon im April zum Einsatz, um die Tulpen zu köpfen. Ohne Blüte konzentriert sich die Kraft der Tulpe auf die Zwiebel und lässt mehr Tochterzwiebeln entstehen. Viele Arbeitsschritte im Geschäft mit der Tulpe laufen heute maschinell ab und auch Zuchtprozesse werden im Labor beschleunigt. Aus der einst unbezahlbaren Luxusblume ist ein Massenprodukt geworden, das sich jeder mal eben im Supermarkt mitnehmen kann. Und trotzdem hat jede einzelne Blüte auch heute noch das Potenzial zu bezaubern, wenn man sich denn einlässt auf den Charme und die ungebrochene Fröhlichkeit der Pflanze. Sie hörten die Tulpe, Zwiebelgewächs mit Suchtpotenzial. Von Brigitte Kohn. Es sprachen Jennifer Güsell und Heinz Peter. Technik Andreas Lucke, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.